Der Frühstücksraum im Hotel Naura. Bei dünnem Fladenbrot, Labneh, so eine Art Quark, und Oliven bereitet die EU-Wahlbeobachterin Christa Müller mit ihrem Teamgefährten, dem Schweden Roger Brandin, den Tag vor. Die Kleidung der 66-jährigen pensionierten Managerin mutet recht orientalisch an. Hellbraune Jeans mit leichtem Glimmereffekt, ein mit bunten Perlen besticktes T-Shirt, darüber eine schwarze Leinenjacke. Christa definiert ihre Leitfragen so. Wie sieht der politische Kontext aus? Wie wird der Wahlkampf geführt? Und wie läuft die Wahlvorbereitung? Inwieweit wird wirklich das neue Gesetz angewendet? 9 Uhr ist Abfahrt. Mit dem blauen Geländewagen der EU über die Küstenstraße zum Bürgermeister nach Deir Amar, einem nördlichen Vorort von Tripoli. Ahmed Khalil Eid sitzt in seinem schwarzen Ledersessel in einem großen, mit hellbraunem Marmor ausgekleideten Büro, das 2 Kristalllüster erleuchten. 15 Teams, mixed teams from 2 different nationalities always. Zum Aufwärmen stellt Christa Müller die EU-Mission vor, dann spricht sie ein heikles Thema an. Die Kandidatenposter, die überall an Häuserfronten hängen, auch an öffentlichen Gebäuden, obwohl das verboten ist. Der Bürgermeister zuckt die Schultern. Es gibt hier eine Menge Chaos und niemand kontrolliert die Poster. Wir haben zwar die Anweisungen erhalten, aber die Nachbargemeinden tun auch nichts dagegen. So mussten wir ihnen folgen. Zurück im Auto auf der Fahrt zum Abgeordneten Hashim Alameddin erklärt Christa, die Bürgermeister haben den schwarzen Peter. Sie haben im Grunde keine Möglichkeit, das zu implementieren. Denn sie müssen ja mit den Kandidaten und dem allen leben. Und wenn die sie bedrohen, also gestern hatten wir einen Vizebürgermeister und der hat gesagt, sie können also zum Beispiel mir ein Wahlplakat auf den Rücken hängen und ich kann nichts dagegen tun. Nach 20-minütiger Fahrt durch Obsthaine erreichen die beiden EU-Beobachter das Anwesen des Abgeordneten Alameddin, der auf der Liste der antisyrischen Zukunftsbewegung kandidiert. Christa und Roger gehen eine Treppe hinauf und setzen sich auf 2 der rund 50 hellbraunen Polstersessel in einer lichtdurchfluteten Empfangshalle. Fotos von Sunnitenführer Saad Hariri und seinem ermordeten Vater Rafik schmücken die Wände. Alameddin erläutert bemüht freundlich den Wahlkampf. Unser Wahlprogramm ist ein souveräner Libanon und die Zedernrevolution. Wir haben kein schriftliches Programm. Wir sprechen persönlich mit den Leuten. Draußen auf der Terrasse mit Blick auf die Obst- und Gemüseplantagen Alameddins, die bis zu den fernen Bergen reichen, rollt Christa die Augen. Das Problem ist, dass die Leute konfessionell wählen, sagt sie, egal wie kompetent ein Kandidat ist. In einer Demokratie sollte wirklich von einer Partei ein Programm vorhanden sein, das eben die Entwicklung des Landes vorantreibt. Und die Leute, die am fähigsten sind, das zu implementieren, dieses Programm, die sollten gewählt werden. Und hier sind eben ganz andere Kriterien. Das beweist auch der nächste Termin nach einer weiteren Autofahrt in die ungeahnten Tiefen des Nordlibanons. Kasim Abdelaziz, Parlamentsabgeordneter und erneut Kandidat, hält Hof. Auf einer privaten, mit rohem Beton ausgegossenen Terrasse im entlegenen Dorf Ennabiyusha. In seinem blaugrauen Anzug aus feinem Tuch wirkt Aziz deplatziert unter dem großblättrigen Baum, wo zwischen laut spielenden Kindern rund 40 Frauen auf weißen Plastikstühlen sitzen. Sie wollen für den Kinderarzt stimmen. Eine junge Mutter trägt ihren teils gelähmten 5-jährigen Sohn wie eine Trophäe auf die Terrasse. Christa schaut entsetzt und schweigt. Der Kandidat lächelt stolz. Ich habe eine Physiotherapie für ihn arrangiert, sowie die Finanzierung einer speziellen Schule. Es ist mein rein humanitäres Interesse. Ich bin sehr froh, diesen Leuten zu helfen, denn sie verdienen und brauchen es. Wahlkampf im Libanon heißt auch Stimmenkauf. Doch Christa, die schon die Parlamentswahlen 2005 beobachtet hat, weiß, solange die staatlichen Strukturen, das Sozialwesen, dass das alles nicht richtig funktioniert, ist es sehr, sehr schwierig, eben solche Sachen zu verhindern. All diese Beobachtungen schreibt sie in ihren wöchentlichen Bericht, den sie zusammen mit den Analysen ihrer Kollegen nach Brüssel schickt. Aber erst die abschließende Beurteilung nach den Wahlen wird veröffentlicht, betont Christa. Darin ist dann abzulesen, ob die Wahlen wirklich frei und fair waren, erklärt sie. Und das beeinflusst in der Regel die internationale Bewertung des Wahlergebnisses. Im letzten Tageslicht gehen die EU-Wahlbeobachter müde zum Auto. Es bleibt noch viel zu tun im Libanon, seufzt Christa. Also das Wort Demokratie verwende ich sehr selten, weil das auch so ein Klischeewort ist, was von allen Politikern und sonstigen Leuten, die was zu sagen, immer so verwendet wird. Immerhin lässt Beirut Wahlbeobachter zu und hat einige der EU-Empfehlungen von 2005 umgesetzt.